Okay, eine Frage von den Schwestern. Die erste Frage ist, mein Mann raucht leider. Er weiß, dass es haram ist, aber er macht es trotzdem. Was kann er machen, damit er aufhört? Liebe Geschwister, guck mal, inshallah ta'ala, wenn solche Fragen kommen, bitte ich euch nicht darüber zu lachen, weil das ist eine kann sein, dass jemand sich verletzt fühlt dadurch und nicht das versteht als Spaß, yani, sondern sagen, die lachen mich aus. Viele sind so und wir wollen nicht jemanden verletzen. Das bitte berücksichtigen. Diese Sache ist natürlich eine Sünde und das ist klar und deutlich. Ja? Aber was machen wir jetzt? Soll die Frau sich von ihm scheiden lassen? Nein, sie soll ihm irgendwie helfen, dass er davon wegkommt. Und ich sage vor allem bei dieser Sache ist sehr, sehr wichtig, wie bei allen anderen Sachen, die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und l'azima, stark zu sein. Stark zu sein und zu bedenken, es für Allah subhanahu wa ta'ala zu lassen. Der Lohn, der bei Allah subhanahu wa ta'ala, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minhu. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn dabei helfen wird und. Und sie soll ihn dabei bestärken und ihn vielleicht auch andere mit was anderem beschäftigen, von den Leuten wegbleiben, die sowas machen und so weiter und so fort. Und ich sage wieder, Ikhlas, Dua und L'azima bi'idhnillah ta'ala. Nas'al Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn inshallah ta'ala dabei helfen, dass er davon wegkommt. Und die Frau soll viel Dua machen. Nachts aufstehen, Dua für den Mann machen. Ja? Dua Sahar. Nachts weinen vor Allah, oh Allah, hilf meinem Mann. Weil viele Geschwister denken direkt, Reaktion, dieser macht Sünde weg. Umtauschen. So geht das nicht. Also so einfach ist das. Ich muss dazu hinzufügen. Ich muss auch dazu hinzufügen, inshallah, wenn ihr mir erlaubt. Der Bruder hat gesagt, die Schwester soll ihnen dabei helfen, die Frau soll ihnen dabei helfen, die soll ihnen unterstützen, gerade machen. Ganz wichtig auch in solchen Situationen, weil wir haben das sehr lange betreut, versucht nicht, yani, das Gegenteil zu erreichen, indem ihr yani, einen das Leben unmöglich macht. Ja. Beschimpfen und Streitereien, ja, nee, dann wird er noch mehr rauchen. Dann wird er nicht weniger rauchen, sondern noch mehr rauchen. Sie soll inshallah versuchen, ihm das Haus, die Wohnung, so angenehm wie möglich zu machen. So angenehm wie möglich zu machen, sodass, wenn er nach Hause geht, dass er sich richtig ausruht. Das Problem, wallahi, was wir haben, ist von beiden Seiten, dass manche Geschwister, das Problem ist, wie gesagt, von beiden Ehepartnern, das Haus der Ehe ist zu einem Kampfzone geworden. Und das ist kein Spaß. Achim, wallahi, ich kenne selber Leute, wallahi, er will nicht nach Hause gehen. Er will nicht nach Hause gehen. Er schläft im Masjid tagelang, er will nicht nach Hause gehen. Warum? Sobald die Tür noch aufgeht. Hast du Geld? Hast du das? Und nicht nur die Frauen, wallahi. Es gibt auch Männer. Sobald er nach Hause kommt, beginnt der Tyrann. Vorher war eine Mietzekatze auf der Straße. Er hat wahrscheinlich eine Chefin in der Arbeit, die ihm herumkommandiert und gesagt, ja Chefin, und sobald er nach Hause kommt, spielt er den Tyrann. Oder es geht nicht. Ja, die Schatz, dass ihr das Haus Allah sagt, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dieser Heirat, der Zweck davon ist was? Liebe und Barmherzigkeit. So darf man das auch inshallah dabei nicht vergessen. Allahu Akbar. Okay, die zweite Frage. Mein Mann arbeitet zurzeit nicht. Er ist aber die ganze Zeit fast nicht zu Hause, obwohl ich mit den Kindern auch seine Hilfe brauche. Wie ist das? Hocken. Ich Dann welcome. Guck mal, diese Fragen kann man genauso wie die gestellt ist, kann man sie eigentlich auch nur allgemein beantworten. Ja? Und wenn eine Schwester sich über ihren Mann beschwert, kommt sie dann in so einem Fall mit einer Sache. Und genauso auch andersrum, wenn der Mann sich beschwert, ja, beschwert sie sich nur auch. Aber es, das Problem wird bestimmt im Fundament liegen. Und das ist die Sache, wenn man miteinander irgendwie nicht klarkommt und auch nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wo ihr einen Brotikum Sakana, ein Zuhause, wo du dich wohlfühlst, dann werden solche Sachen, das sind eigentlich nur Sachen, die kleine Sachen sind, alltägliche Sachen. Und wenn dann gar keine Probleme sind, und man miteinander klarkommt, dann wird auch so ein Problem nicht passieren. Dann wird der Mann, die Frau, der Mann sagen, ja bitte bleib mal zu Hause, ich brauche Hilfe. Bei das und das, und dann ist das selbstverständlich kein Problem. Denn dann, was muss Allah al-Salam sagen? Khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Der Beste von euch ist derjenige, der zu seiner Familie, zu seiner Frau kommt. Und ich bin der Beste zu meiner Frau. Oder zu meiner Frau, oder zu meiner Familie. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam, لما كان في البيت فسحت الرواية كان في خدمة أهله. Wenn er zu Hause war, war er in der Arbeit für seine Familie, für seine Frau. Und bei uns leider in verschiedenen Kulturen ist es unverschämt, eigentlich, wenn der Mann hilft, die Frau. Wenn zum Beispiel die Älteren, wenn er zu heute nach Hause kommt, die Großmutter und sie sieht, der Mann hilft der Frau bei irgendwas. Die Frau hat ihn unter Kontrolle. Du weißt das nicht so. Aber es muss eine Harmonie, es muss stimmen. Dann passieren solche Sachen nicht. Die Frau hat Rechte, der Mann hat Rechte. Gib ihm seine, er gibt ihm deine und Khalas. Das ist ja kein Krieg. Das ist ja kein Krieg. Das ist ja kein Kampf. Wenn du das nicht machst, mache ich das nicht. Und so weiter und so fort. Deswegen, inshallah, da sollte man sollte sie mit ihrem Mann sprechen und das aufklären, und dann wird es inshallah dann schon gehen, inshallah. Und das ist kein Problem, dass der Mann seine Frau hilft. Allah hat er Alle und die Presse, und die Kuffar, und alle. Ja. Mein Mann. Alles mein Mann. Wir haben zwei Fragen. Mein Mann, lass mal schlupfen eine, wo meine Frau. Mein Mann ist bei der Arbeitssuche sehr widerlich. Sucht seit 3 Jahren fast. Er sieht es als in Ordnung, an Geld von Arbeitsamt zu nehmen. Okay, kein Kommentar. Ich bin seit wenigen Jahren verheiratet und habe bis jetzt leider keine Kinder. Das macht mich sehr schwach. Was kann ich machen? Die Beziehung leidet sehr darunter, da mein Mann sich Kinder wünscht. Mach bitte drauf. Da kann man Bibliothek Ta'ala nur raten. Nach Methoden, es gibt natürliche Heilmittel, da kann man nachfragen, vor allem in der Heimat. Ich habe selber jetzt nicht so viel Ahnung davon, aber ich weiß, dass es einige Sachen gibt, so Naturheilmittel, die dabei helfen können. Und natürlich auch nachforschen, ob es vielleicht andere Gründe hat, dass man keine Kinder bekommt. Ob Seher, ob Jinn, kann verschiedene Gründe haben. Oder einfach so, dass Allah subhanahu wa ta'ala das gemacht hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِنَاثَ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Das kann passieren auch. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist derjenige, der gibt entweder Mädchen oder Jungs. Und andere lässt er auch Aqil, yani kleine Kinder bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann muss man Allah subhanahu wa ta'ala, trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein. Und yani mit dem Schicksal leben. Und wir machen das, inshallah ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen inshallah ta'ala Kinder gibt. Und im Endeffekt, wie gesagt, die Zufriedenheit mit Allah, also das, was er vorgeschrieben hat. Und yani, Schatz, yani, die Geschichte, die schöne Geschichte von Zakaria alayhi salam. Liest aber die Anfang von Surat Maryam, wobei das ist ein Trost genug hier yani, für. Und subhanallah, manchmal ist Allah, also wenn du mir lachst, manchmal ist Allah etwas, was du dir so sehr wünschst, Allah nicht gut für dich. Allah sagt, wa'asa an tukhibbu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ich erzähle euch eine Geschichte von mir selber, subhanallah. Ich habe mir so sehr Kinder gewünscht. Ach, ich liebe Kinder. Ich habe geheiratet. Dann ist das passiert, was passiert ist. Ich kam ins Gefängnis, meine Frau auch. Habe ich erfahren, meine Frau ist schwanger. Es hat mich sehr gefreut, einerseits, andererseits, meine Frau ist in den Händen von diesem Kufan. Wallahi, nach einem Monat ungefähr habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass sie durch das, was sie mit ihr gemacht hat, eine Fehlgeburt hat. Wallahi, ich war am Boden zerstört. Ich war kaputt. Wallahi, hätte mich Allah also nicht befestigt, Allahu a'lam. Ich war kaputt und ich sah das als eine der größten Katastrophen, die mir jemals geschehen sind. Ich habe mir so sehr dieses Kind gewünscht und ich sah diese Sache als etwas Schlechtes für mich. Subhanallah, drehen sich die Tage. Meine Frau kommt raus und meine Ex-Frau. Und sie wird Mutter der Einwohner. Was wäre jetzt besser für mich? Und das ist jetzt nicht eine Sache, die ich offenkundige, es ist eine allgemein bekannte Sache, ja. Ist auch die Presse bekannt. Was ist jetzt besser für mich? Dass mein Kind jetzt, hätte sie mir dieses Kind überlassen? Wie wäre dieses Kind jetzt? وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Wallahi, ich danke Allah jetzt heute, dass dieses Kind nicht den Weltlicht erblickt hat. Und schaut die Geschichte von Surat al-Kahf. Dieser Junge, der Al-Khidr, den er Al-Khidr umgebracht hat. Was hat er gesagt? Allah Azza wa Jalla hat ihnen dieses Kind weggenommen. Vielleicht haben sie das als Schmerz empfunden, aber nein, das ist besser für sie. Deswegen, Wallahi, ergibt euch die Bestimmung von Allah, denn Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ta'ala. Okay, die nächste Frage. Die Fitna plus Riba, also Zins, ist unter den Schwestern leider sehr verbreitet. Wie verhalte ich mich einer Schwester gegenüber, die mir giftige Blicke zuwirft? Okay. يعني بها من الله في نفس الحق وقتها بس كنت تستعين هذا سو شيء والله يعني بين دوزيس السوس يعني أنت بشتى كوفيرم أنا ده بشتى كريم ولا ده بشتى كان عامل لي من دستين بشتى شفاستن ولا بلودن فبرات بس والله ما يدز ما يدز ودي والله يعني ما نوم هذه ما جزت بيت تبني أنا سي بفتح بيت بيتك البيكل واتبع السيئات الحسنة يعني خلاص بيقى ديو بس شريكت استور تو امين ليش لدو دي هذه سيئة وده الله عز وجل من الفضل يبقى جيب من انت بيك سنة ليش بيسمع لي عارف الله مستعم Man sollte es auch versuchen zu klären, vielleicht mit Schalat Heilung zu sprechen und vielleicht das Problem dann aus der Welt zu schaffen mit Schalat Heilung. Also ein Bruder ist verheiratet und sein Schwager, also der Bruder von seiner Frau, schlägt seine Frau, also die Frau von dem Bruder an der Wand. Allah, wenn jemand, wenn du es zulässt, dass jemand deine Frau schlägt, dann hast du eine Frau wieder. Wallah, wenn du zulässt, egal wer das ist, dass jemand deine Frau schlägt, Achi, wallahi, wir sind heute gekommen, und mein Bruder kann das bezeugen, Muhammad Sadiq. Achi, wir sind gekommen, wir haben nur gehört. Wir haben nur gehört, es gibt wahrscheinlich eine Polizeikontrolle. Mit unseren Schwestern im Auto, wallahi, ich bin ausgerastet. Bei mir hat schon das Blut in den Adern gekocht. Warum? Weil ich mir nur wirklich vorgestellt habe, dass ein Kafir an Adullah den Ausweis von der Schwester verlangt. Was für eine Männlichkeit hast du, wenn du zulässt, dass jemand deine Frau schlägt? والله إذا هم كذا يعني الله المستعان Warum wir keinen Kommentar sagen? So das. Ganz einfach, weil das sind so hier jetzt einige Fragen, die yani, das ist für mich ist es dieselbe Schrift und das gehört glaube ich zu einem Fall, so wie ich das hier sehe, Allahu a'lam. Das deutet für mich, dass da einige Probleme zwischen dem Mann und der Frau ist und sie yani, stören diese Sachen und ich finde, wallahu a'lam, dass es besser ist, das zu klären, der Mann mit der Frau, mit einem Imam oder einem Sheikh oder einem Da'iya und sie klären diese Sachen. Ich kann ja nicht urteilen, ob das er ist bei der Arbeitssuche und ist sehr wählerisch. Wie soll ich das urteilen? Wie soll ich urteilen, ob er sehr wählerisch ist oder nicht? Allah A'lam, was ihr auch mit wählerisch meint, vielleicht passt ihnen die Arbeit nicht aus religiösen Gründen, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht kann er diese Arbeit nicht machen, ich kann er nicht deuten, was wählerisch ist. Und ich habe gerade gesagt, dass wir Muslime arbeiten sollen. Und der Herr sagt klar und deutlich, dass derjenige, der arbeitet, besser ist und. Aber Allah A'lam, ich kann seine Hintergründe nicht verstehen, weil ich bin ja nicht allwissend, warum er so lange nicht arbeitet. Allah A'lam, vielleicht hat er Gründe und in diesem Land gibt es halt dieses Gesetz, dass wenn er nicht arbeitet, dass er Geld bekommt. Und wenn ihm das zusteht, warum soll er das nicht bekommen? Das ist sein Recht, dann soll er es bekommen. Er hat bestimmt auch gearbeitet und gezahlt und wir sind hier ein paar Millionen Muslime, die in Deutschland sind und die auch arbeiten und Steuern bezahlen, warum soll er das nicht bekommen? Also, das ist jetzt keine jetzt, wie nennt man das jetzt? Rechtfertigung oder eine Nötigung, dass sie alle schlafen gehen und die Anträge ausfüllt. Nein. Aber wenn ihr das. Ich kann nicht über eine bestimmte Person urteilen, wenn ich nicht komplett die Geschichte weiß, wenn ich von ihm auch höre, warum und so weiter und so fort, wenn ich von ihm höre und sie von ihr höre. Und ich sehe, dass er das falsch macht, dann werde ich ihm sagen, ach nein, da können wir nicht arbeiten, oder. Ich kann jetzt nicht über ihn jetzt wegen so einer Sache, sollte man ein bisschen verstehen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat auch zu seinem Richter gesagt, hat ihm gesagt, وَجَاءَكَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ يَحْمِلُ عَيْنَيْهِ عَلَى كَفِّهِ فَلَا تَحْكُمْ لعل الآخر يأتيك وهو يحمل عينيه لتنسينا على كفيل. Er wird dir eine Streitpartei zu dir kommt. Die wurde schon so geschlagen. Er wurde so geschlagen, dass er sein Auge auf seine Hand trägt. Er urteile nicht, vielleicht kommt der andere und er trägt beide Augen auf die Hand. Also das ist auch von der Sache. Okay, fertig. Ja, da. Alles ein bisschen fertig. Ja. Darf man nicht Halal-Fleisch essen, um McDonalds, Burger King und so weiter? Ja, Es ist sehr schwierig, etwas ganz Deutliches. Du sagst schon nicht Halal, ja, nicht Haram. Darf man eine Frau ein bisschen stechen? Die Sache ist die jetzt, dass man jetzt auf der vierten Ebene diese Frage beantwortet, dass Ich sage allgemein, was zum Beispiel Nasen, Piercing oder was andere oder hier, weiß ich nicht, Mund oder so. Das ist kein Brauch von Muslimen. Und deswegen, und ich gebe hier keine Fetwa, damit hier nicht morgen weil manche Leute kriegen einen Hals, wenn sie sehen, dass jemand die Fragen beantwortet. Und sie denken direkt, sie sagen, ja, der ist kein Mufti, der darf keine Fragen beantworten. Ich beantworte sie ja nicht selbst, sondern ich beantworte sie halt so, wie ich die Antworten kenne. Von anderen gelehrt. So, ich tendiere zu der Meinung, die sagt, dass das nicht erlaubt ist, weil das eine Nachahmung von Kuffar ist. So, es gibt aber andere, sagen, nee. Asl Ibah, das erlaubt ist. Was zum Beispiel Nase betrifft. Hier bleibt aber, ich sage ganz ehrlich, hier bleibt und die Person selbst weiß am besten, warum sie es tut. Manche kommen, ja, ich möchte für meinen Mann schön machen. Ja, du weißt, was du tust und es trifft den Alben. Ich sage, das ist keine Sache, die eine Muslima macht, sondern das ist für mich eher eine bestimmte Sache von Kuffar, die nur Kuffar machen, außer in Indien oder weiß ich nicht, Pakistan machen die das auch. Wenn das eine Tradition, das ist wieder, da ist die Fatwa anders, weil deren Tradition ist so. Ja? Das ist die Fatwa wiederum anders. Aber ich finde hier, zum Beispiel in Deutschland, wieder wir Deutsche, wieder wie Türken, Marokkaner oder andere. Nein, ich meine, ich bin ja kein Deutscher. Wie Marokkaner oder Türken oder weiß nicht, woher wir alle kommen, haben diese Tradition nicht. Haben das Türken? Nein. Marokkaner auch nicht, oder? Deswegen finde ich, das ist eine Sache, die eigentlich spezialisiert für diese Leute sind und es reicht. Ja, zwei. Ich habe jetzt mehr eigentlich über, wir wollten nicht detailliert über welche Piercing sprechen. Ich habe eigentlich mehr über die Nasenpiercing gesprochen. Was zum Beispiel Nasenpiercing betrifft, gibt es ja in manchen Ländern, islamischen Ländern, dass das sogar Tradition ist und da gilt was anderes. Aber zum Beispiel, wie der Bruder gerade meinte, mit der Zunge, dass du da ein riesiges Loch da in die Zunge machst. Hat Allah subhanahu wa ta'ala Zunge gemacht, damit du dir ein Loch da reinbohrst. Das ist wieder eine andere Sache. Wallahu a'lam. Darf ich als unverheiratete Frau ohne Erlaubnis meiner Eltern in die Moschee? Ach, wenn ich das beantworte, würde ich dann nicht sagen. Du sagst, wenn. Ich sage, du sagst, ohne in der Moschee. Ich sage, bleib im Keller. Und Bachra nachher, was hat sie in der Moschee verändert? Also, Ich sage, wenn die Moschee in der Stadt ist und es kein Safar ist und keine Reise ist und es gibt keine andere Möglichkeit, um zu lernen, außer diese Möglichkeit, dann darf sie in die Moschee kommen mit Begleitung. Das heißt, mit jemand anderem, eine andere Schwester oder ältere Schwester, die einen machen. Wallahu ta'ala an. Aber ich sage, wenn die Eltern Muslime sind, praktizierende Muslime sind, die auch den Islam praktizieren, und sie schicken dich oder lassen dich nicht in die Moschee gehen, aus islamischen Gründen, dann hast du deine Eltern zu gehorchen. Das erste Teil ist für diejenigen, deren Eltern sie nicht in die Moschee gehen lassen, wegen dem Lernen, damit sie nicht in Islam lernen. Haben wir uns verstanden? Aber wenn die Eltern praktizierende Muslime sind und wissen, was sie machen, dann hat sie den Eltern zu gehorchen. Sie darf ohne die Erlaubnis gehen, wenn die Eltern keine praktizieren, mit den Bedingungen. Aber reisen darf sie nicht. Eine Sache, weil das hier mehrere Schwestern uns angeschrieben haben, dass, als ich gesagt habe, in meinen Aufnahmen, dass eine Schwester ohne Mahram, das Haus, ihre Wohnung nicht zu verlassen hat, war mir sehr wohl bewusst, dass die Gelehrten sagen, dass es erlaubt ist, dass die Frau, wenn es keine Reise ist, ohne Mahram aus dem Haus rausgeht. Ida umina til fitna. Und hier ist der Knackpunkt. Wenn man von der Fitna gehütet ist, wenn man Sicherheit von der Fitna hat. Und Fitna, was ist Fitna? Fitna ist nicht nur Verführung und so weiter. Der größte Fitna ist, subhanallah, Allah Azza wa Jalla sagt, illa tafa'aluhu, takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Die Fitna ist, wenn ein Kafir, subhanallah, dich angreift. Und dann bist du schwach und dann ziehst du deine Niqab aus und dann sagt sie, ja, ich wurde angegriffen, warum bist du überhaupt raus? Subhanallah, als Allah Azza wa Jalla gesagt hat, wa qarna fi biyutikum. Das hat er zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Dann schreibt einer, sagt, ich kann mich benehmen, warum soll ich zu Hause bleiben? Subhanallah. Hast du mehr benehmen als die Frauen des Propheten? Hier in diesen Ländern ist keine Schwester auf der Straße sicher. Und genug, Wallahi, genug Schwestern. Wallahi, ich habe einmal in Berlin, eine Schwester mit Niqab, die steht mitten auf der Straße und schreit. Schreit Achim, beschimpft einen mit dem schlimmsten Bild. Warum? Er hat sie angespuckt. Sie hat dann zurück natürlich geschimpft. Was bringst du dich in so eine Situation? Was hat dann diese Niqab für einen Sinn? Oder Schwestern, die um 10 Uhr in der Nacht auf der Straße sind, was macht ihr? Allah muss da. Deswegen, mir war sehr gut bewusst, dass Sheikh Abdelaziz ibn Baz und andere gesagt haben, Ida umidat il fitna, das haben sie gesagt in den Ländern der Muslime. Aber hier, wo ist man von der Fitna sicher? Und wo ist die Sicherheit überhaupt? Ja, ach, ich als Mann bin nicht sicher auf der Straße. Was ist denn mit einer schwachen Frau, subhanallah? Und jeder Mann, der seine Frau alleine auf der Straße schickt, Wallahi, du wirst das vor Allah Azza wa Jalla verantworten. Eltern sind gegen eine Ehe, obwohl kein religiöser Grund vorliegt. Was kann man? Kommen wir nicht raus aus diesem Kreis. Eltern sind gegen eine Ehe? Eltern sind gegen was, obwohl kein religiöser Grund vorliegt. Meine Antwort gefällt den meisten nicht. Und manche, leider, und da bin ich auch sehr traurig drüber, lügen auch manchmal über mich, indem sie sagen, ja, der hat gesagt, ja, wir sollen so und so machen. Also die Meinung, die ich vertrete in solchen Fällen, ist, wenn die Eltern Muslime sind, beten, allgemein Muslime sind, viele kommen auch und sagen, ja, der ist Kafir. Das sagst du. Wer sagt, der ist Kafir? Selbst Tariq Salah, selbst wenn er nicht betet, okay, der ist, ich vertrete die Meinung des Tariq Salah Kompromiss. Aber so einer großen Sache musst du auch den Ikhtilaf einsehen und berücksichtigen, weil die Sache ist nicht nach Lust und Laune. Jetzt habe ich mich verliebt, so, ich ziehe das jetzt durch. So eine Sache ist die. Da muss man alles eher die unparteiisch betrachten und dann einen Hocken nehmen. Kommt jemand zu mir und sagt, betet nicht. Ich will jetzt deine Tochter nehmen und heiraten. Kannst du mich heiraten? Und so ganz einfach. Nie im Leben mache ich das. Und ich habe auch nie jemanden verheiratet. Die Sache ist die, liebe Geschwister, ich gebe da immer ein Beispiel. Wenn ich jetzt, ich habe Alhamdulillah eine Tochter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie beschützen und zu einer Salihah machen. Stellt euch vor, und jetzt auch die Brüder, die Kinder haben oder Töchter haben. Ich verbringe Nächte mit ihr. Sie wird krank, ich bringe sie zum Arzt. Die Mutter hat sie gestillt. Du kaufst Sachen, du kaufst Spielzeug, du fährst sie dahin. Du 18 Jahre, du bist am Investieren. Zeit und Geld und Herz und alles. Am Ende lernt sie irgend so einen Fuchs kennen. Im Internet oder was weiß ich was. Ja? Und dann kommt dieser Fuchs und will dir das vom Islam erzählen und sagen, du bist kein heirat deine Frau, deine Tochter. Oder der kommt zu dir und sagt zu dir, du hast keine religiösen Gründe, ich will die heiraten. Ist das, und dann, vielen gefällt das nicht, mich schreiben auch so viele an. Na, warum redest du so? Das ist Hak. Das ist das, womit ich an Allah glaube. Das ist nicht, das ist wie, der kommt nicht von der Tür an, sondern der kommt von so einem kleinen Fenster. Einbrecher bei dir. Ich sage immer, auch zu den Schwestern, die Schwestern, Wallahi, liebe Schwestern, passt auf. Ihr seid die Verliererinnen. Der Mann, er nimmt seine Jacke wieder mit und geht wieder. Tschüss. Und sucht sich die nächste, die er reinlegt. Aber du hast verloren. Manchmal der lässt sie so schwanger da liegen. Manche machen Schulden und lassen die so. Und so weiter und so fort. Und das alles Praktizierende. Ich rede nicht über Straßengauner, die in den Diskotheken sind. Manche von denen machen solche Sachen nicht. Wallahi. Die würden solche Sachen nicht machen mit Schwestern. Diese Diskotheken-Muslime, die würden solche Sachen mit einer praktizierenden Schwester nicht machen. Aber diese Wahhabiyun, die machen sowas so von sich. Gerade diese armen Schwestern, vor allem die Konvertitinnen, oder gerade die Armen, die werden von zu Hause rausgenommen, wenn die keinen haben, keinen Schutz. Und dann kommt er wie in diesem Fall, sagt er hat keine religiösen Gründe. Was bedeutet für mich, ich als Vater, wenn ich praktizierender Vater bin, kann sein, dass mir einer nicht gefällt. Sein Charakter gefällt mir nicht. Kann sein, dass er wirklich so langen Bart hat. Aber sein Charakter gefällt mir nicht. Da kann ich doch sagen, nein, ich möchte nicht. Und dann sage ich auch, selbst wenn, ich sage immer, mein Ratschlag immer, ich sage, okay, der Vater macht Fehler. Der Vater hat Fehler gemacht, der hat keine religiösen Gründe und. Ich sage, Achim Kalim, Heirat ist nicht diese Schmetterlinge im Bauch, diese zwei Wochen flirten, hallo Süße, du bist schön, du bist, ich liebe dich. Heirat ist nicht das. Heirat ist Ehe. Wobei nach 3-4 Wochen, dann kommen solche Fragen. Mein Mann raucht leider, mein Mann arbeitet zurzeit nicht mehr. Nach 3-4 Wochen kommen dann solche Fragen. Das ist Ehe. Und dann ist nicht mehr, dann fragt man nicht mehr, ja, meine Eltern waren dagegen. Ehe ist alter Ehe, ich habe euch schon vorgestellt, es gibt keinen, der den Mann besser kennt als die Frau. Und es gibt keinen, der die Frau besser kennt als der Mann. Weil da kannst du nicht schauspielern. Wie lange bist du schauspielern? Ein Monat, zwei Monate? Ja, die paar Wochen, die hat dich gescannt. Und du genauso. Und deswegen sage ich, Bruder, wenn du ehrlich bist und du willst diese Frau haben, du kannst nicht anders, dann versuch alle guten Möglichkeiten, um das friedlich zu lösen, um das Einverständnis zu bekommen. Das ist in der Regel, ich rede in der Allgemeinheit. Natürlich gibt es Einzelfälle, wo es sture Holzköpfe gibt, die Muslimen sind, wo man gegen den Willen heiraten kann. Natürlich gibt es das. Ist auch islamisch so gesehen. Aber das Problem ist, wir haben kein islamisches Recht, wo dann die Schwester zum Richter gehen kann und der Richter sieht, oh, ist der gut oder nicht gut. Das ist ja die Ausnahme, der Richter macht das, das ist die Aufgabe des Richters. Ich habe hier keine Macht, wenn du zu mir kommst, sagst du, ja, ich gehe zu dem. Ja, okay, kommst du zu mir, was soll ich denn machen? Soll ich ihn dann schlagen gehen? Ich habe keine Macht. Ich sage, was willst du zu mir? Dann geh mal weg. Das ist der Punkt. Und deswegen sage ich, Achim, du willst diese Frau, versuch bitte alle Möglichkeiten. Okay, beim ersten Mal, du gehst ja hin, dann will ich gar nicht empfangen. Manche, subhanallah, ich würde das nicht können. Ich sage euch ganz ehrlich. Manche, mashallah, der geht ganz alleine rein. Hallo, ich bin Hayat. Der hat dich noch nie im Leben gesehen. Das ist nicht die Art und Weise. Ja, deswegen sage ich ja. Subhanallah. Guck mal, vielleicht jemand, der einen guten Einfluss auf den Vater hat. Jemand, den er respektiert. Jemand, den er zum Beispiel nicht sein Wort so auslässt. Bring mal Geschenk mit. Das ist nicht im Islam so. Islam hat die Freiheit Raum gelassen. Islam hat gesagt, وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. Das ist so die Sache. Und dann geht er dahin und dann kommt, sagt er, ja, der will nicht. Versuch. Ich sag immer wieder zu der Schwester. Zu der Schwester sage ich, wie kannst du, ich rede jetzt über muslimische Eltern. Und muslimische Eltern heißt nicht, dass er einen riesen Bart und das Fassad haben muss. Muslim ist Muslim. Ob der einen Bart hat oder nicht, ist was anderes. Aber er bleibt ein Muslim. Subhanallah. Versuch alle Möglichkeiten auszuschöpfen und dann sage ich, wenn es nicht klappt, also alles versucht, es klappt nicht, dann sage ich, und das ist meine Meinung, die ich vertrete, kann sein, dass ich falsch liege oder nicht, aber durch meine Erfahrung, die ich gesehen habe, Achi, such dir jemand anders aus. Such dir eine andere Schwester aus. Weil warum? Wie kannst du eine Ehe eingehen? Die Schwester, du bist im Krieg. Willst du Krieg oder willst du Ruhe haben? Willst du ein bisschen dein Leben genießen? Oder willst du die ganze Zeit auf der Flucht sein? Manche heiraten und sagen, der Vater von mir sagt, warte, wenn ich ja wirklich schlapp dich. Du musst dir immer Angst haben. Na, du bist Angst. Warum soll ich dich kümmern? Es ist so, Wallahi. Die fliehen. Warte, wenn ich euch erwische, ich schlacht euch beide. Und es gibt so Psychopathen, die würden das machen. Ist das Heirat? Und genauso die Schwester. Deine Eltern, die dich 18 Jahre lang versorgt haben und gemacht haben und das und das und das. Ey, so einfach, der kommt von der Straße und nimmt dich. Hast du die vergessen? Die haben nie Gutes. Meine Eltern sind schlecht, die sind so wegen einer Person so schlecht. Wenn der dich fallen lässt, Wallahi, keiner wird dich, glaube ich, auffangen außer dir. Achim, ich rede deswegen, viele verstehen das, ich rede, weil ich wirklich, wenn ich an mein Telefon reingehen würde, bestimmt jeden Tag so ein Fall, wenn ich mehrere Fälle am Tag haben würde. Es ist so. Und deswegen sage ich, lasst nicht eure Gefühle da spielen, sondern euren Verstand. euren Verstand. Widerlich, Versuch, klappt nicht, sucht jemand anders. Weil vor allem die Ehe ist eine sehr, sehr eine heilige Sache, die eine gesegnet werden muss. Und nach Allahs Segen ist Segen von Eltern, dass sie mit dir zufrieden sind. Und dann du fängst eine Ehe an und deine Eltern sagen, komm nicht zu deiner Hochzeit, die reden nicht mit dir. Okay, du bekommst Kinder, wo sind meine? Das Schönste ist was, wenn du deine Kinder zu ihren Großeltern nimmst. Nee, wir können nicht zu den Großeltern, weil wir wieder hingehen, die schlachten uns ab. Deswegen sage ich, das ist einfach, die kommen, ja, aber islamisch gesehen, wenn er keine religiösen Gründe hat, die kommen so. Aber Bruder, wenn er keine religiösen Gründe hat, man darf ohne sein Einverständnis heiraten. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. So stimmt das hundertprozentig nicht. Und deswegen, die Sache kann man allgemein so beantworten, so wie ich es beantwortet habe, nur in Einzelfällen, wenn du wirklich ganz genau über den Bruder Bescheid weißt und über der Familie der Frau. Wenn du weißt, dass die Familie der Frau Muslimen sind, nichts mit Religion zu tun haben und das niemals zustande kommt und dass dein Bruder ein vertrauenswürdiger Bruder ist, der Din hat und Akhlaq, dann ist es ein Einzelfall, was man dann eventuell durchziehen kann. Aber so allgemein, die Schwester haut ab und macht hier Romy und Julia auf der Flucht, das ist so. Oder Moni und Kai. Im Endeffekt bestätigt die Ausnahme die Regel. Wallah, ich habe vor ein paar Tagen meine Schwester am Telefon gehabt. Wie sie an meine Nummer gekommen ist, Allah weiß. Auf jeden Fall, die war kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Was ist los? Einer hat sie geheiratet, ein Bruder, ein Manhattan-Bruder. Hijra und das ist sicheres. Auf jeden Fall, sie geheiratet. Wisst ihr, wie lange die Heirat gedauert hat? Was? Wie viel? 3 Tage. Noch weniger. 3 Stunden. Was? 3 Stunden. Hat er gesagt, er ist ja mit dem Hadith gekommen, nach Al-Hunna Mahran, Akhbar-Hunna Baraka, je weniger der Mahr ist, desto mehr ist die Baraka. Ja? Ist er damit gekommen? Hat das bezahlt. Seht ihr das? 2 Euro. Und Wallah, diese Schwerte hat es sogar mitgenommen. Hat es sogar mitgenommen. Mit so einem Part. Was wollt ihr noch? Und sie sagt mir, und sie ist abgehauen mit ihm von der Familie. Keine Frau mehr. Abgehauen, hat alles verloren. Seht ihr? Und das ist Wallahi eine Warnung an jede Schwester. Eine Warnung an jede Schwester. Teuer, lass dich nicht täuschen. Von den langen Bart und die kurze Hose. Und Bruder, auch für dich eine Warnung. Lass dich nicht täuschen von dem Niqab. Komm zu mir, ich erzähle dir was über Niqab. Ich erzähle dir Sachen über Niqab. Du kannst es dir nicht einmal vorstellen. Ja? Ich sage dir, was Frauen machen mit Niqab. Allah muss sagen. Ja? Und komm, und ich erzähle dir gerne, liebe Schwester, was Brüder machen mit Bart. Allah muss da. Möge Allah uns hüten. Und das ist ja eine Sache, die man nicht einfach so Kopf wie eine Nacht- und Nebelaktion macht und fertig ist die Geschichte. Das ist eine Lebenssache, Allah muss da. Genug von diesen Fragen. Gibt es hier Brüder, die Frauen haben, wenn so die Brüder fragen? Ich wollte fragen, ob das Schlafen nach Asr verboten ist, Allah alle. Verboten, verböhnt. Okay, der Bruder sagt, es ist Makro. Okay, Frage, ist das mit Salat al-Asr? Ja, wie sollte man jedes Mal 4 Rak'ah Sunnah beten? Oder in welchen Fällen hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam die 4 Rak'ah Sunnah weggelassen? Hal yusalla Salat al-Asr 4 Rak'ah daiman? Okay, es gibt darüber ein Hadith, das ist eine Sunna ist. Okay. Vier oder zwei, ja, es ist ja im Endeffekt eine Summe, ja, warum ist das? Für das und für das? Nein. Oder ich würde gerne wissen, ob es stimmt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam manche Gebete früh gebetet hat und manche etwas verspätet, also Woche früh und Asr und Aisha etwas spät. Okay, wenn wir sagen, früh gebetet hat, dann meinen wir nicht früh, ja, nicht vor der Zeit, sondern früh, ja, nicht genau nach der Zeit. Ja, natürlich, es gibt Gebete, die sollte man nicht verspäten, so wie Maghrib zum Beispiel, ja, weil die Zeit dafür sehr gut ist. Und es gibt Gebete, wo es Sunna ist, dass man die Gott sallallahu alaihi wa sallam sie verspätet hat. Ja, ich habe Allah ta'ala. Okay, bismillah. Ein Pflichtgebet im Zug oder? Oder im Bus. Im Bus. Einer der Schurut von Salah ist was? Wenn du diese Voraussetzung erfüllst, dann kannst du im Bus oder im Zug beten. Oder auf dem Schiff. Oder auf dem Schiff. Flugzeug. Oder im Flugzeug. Ich sag mal, Qudra oder nicht? Nein, dabei. Denn die Voraussetzung ist Qudra natürlich auch. Guck mal, wenn du auf der Reise bist. Damit wir jetzt ein Beispiel haben. Wenn du auf der Reise bist, wissen wir, dass der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wir haben unsere Religion Rufsa von den Jemen zusammenfassen. Natürlich ist es besser, wenn du an einem Ort, an einem festen Ort, deine Gebete hältst. Zum Beispiel, du hast es jetzt nicht geschafft, im Dohr und Asr zu beten und du bist unterwegs im Zug. Du hast gedacht, du wirst Asr ankommen. An deinem Ziel, um zu beten. Unfall, Verspätung, du stehst auf der Strecke. Was machst du jetzt? Lässt du die Zeit raus? Nein, du bist verpflichtet, in der Salat, keine Al-Mu'min-Kitaben, du darfst die Zeit nicht rauslassen. Also, was machst du jetzt? Der nächste Schritt ist, dass du dann im Zug betest. Und wenn du stehen kannst, dann willst du im Stehen. Wenn zum Beispiel, selbst wenn du dann Reittier oder einem Transportmittel, wo du nicht stehen kannst und selbst die Zeit dann rausgeht, dann betest du so, wie du beten kannst. Du musst ja dann irgendwas suchen, wie du am besten beten kannst. Wenn du sagst, es gibt ja den ganzen Tag keinen Platz, wo du normal stehen kannst. Bitte? Gibt es so Waggons? Du kannst ja nichts. Du kannst ja nichts dafür. Du suchst dir das ja nicht aus. Ja? Aber das ist die Möglichkeit, die du gerade hast. Ja, du kannst ja nicht dem Zug sagen, ja, halt mal an, ich muss jetzt beten. Wenn das gehen würde, sollst du das machen, verstehst du? Aber wir reden jetzt gerade über die Möglichkeit. Viele Brüder machen die Sache komplizierter, als es ist. Aber wir haben in unserer Region, wir haben ein Freimittel, wo wir uns bewegen. Ja? Ich habe gesagt, guck mal, du kannst vorher beten, du kannst danach beten. Du hast dich für danach entschieden, ist das dazwischen gekommen. Manchmal zum Beispiel im Flugzeug. Es gibt manche Flugzeuge, wo du nicht stehen kannst. Ja, was soll ich denn jetzt nicht beten? Wenn ich ankomme, wenn ich zum Beispiel lange Flugzeit habe, als ich ankomme, ist Zeit weg von Asse. Dann bete ich im Sitzen, obwohl es ein Start ist, zu stehen. Aber ich bete im Sitzen, weil ich nicht stehen kann. Und so weiter, beim Kranken. Ne, wie soll ich sagen, beim Kranken, gibt es immer was, gibt es im Gebet? Ich sage, Ishar, dass du sogar nur mit den Augen. Dann gibt es zum Beispiel beim Regen. Beim Regen gibt es ein Salat, wo du nicht Sujud machen musst. Wenn es stark regnet und der Boden nass ist, gibt es ein Salat, wo du nicht beim Sujud, dann wo du so machst. Ein Zwischenloch und Sujud. Du kannst Sujud machen. Das ist wieder, da muss man Fiqh lesen. hier eine Fiqh-Frage, wo auch eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten gibt, wo ich denke, Allahu A'lam, die Stärkere ist, dass das Pflichtgebet, die Pflichtgebete für den Mann verpflichtend ist, in der Moschee zu beten. Weil für mich, was die Beweislage sehr, sehr stark, für mich sieht es aus, dass es sehr, sehr stark ist, in der Moschee zu beten, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba alle das so gemacht haben. Und für mich auch ein sehr starker Beweis zum Beispiel ist, dass der blinde Sahabi, Sahabi, der blind war, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, ob er eine Entschuldigung hat, zu Hause zu beten. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hört das mal, der, hörst du dem Gebet zu? Dann sagt er, nein, dann sagt er, du musst ihm antworten. Er selbst, nein. Eine Frage jetzt, die stellt sich erst jetzt bei uns. Weil normalerweise in den Ländern der Muslime, verstehst du? Und deswegen sagen die Gelehrten, habe ich mal zum Beispiel eine Diskussionsrunde mal miterlebt, die sagen, er muss zunächst möglichst zum Messschiff gehen. Und manche sagen, er muss sich eine Moschee aussuchen, die in seiner Nähe ist und da leben. Alles dahin ziehen. Wie kann ein Muslim zum Beispiel in diesem Land leben und weit weg von der Moschee wohnen? Und so weiter. Die Sache ist fachmäßig sehr, sehr. Der Bruder erinnert mich gerade an auch einen starken Hadith, Rabbi sallallahu alaihi wasallam, sagt, ich würde am liebsten jemanden vorbeten lassen und dann mit jemandem rausgehen und die Leute, die nicht zur Moschee gekommen sind, was wird er machen? Ihre Häuser verbrennen. Die Sache ist schon. Aber wir müssen auch anerkennen, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Und dann gibt es andere, die auch andere Meinungen sind.